Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr mit mir reden wollt, dann gibt es eigentlich nur einen einzigen Weg. Nämlich, ihr müsst diese Telefonnummer hier wählen. 0180 5678 111, oder ihr könnt uns auch faxen. Und wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Die Faxnummer 0180 5678 110. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Birgit. Und Birgit ist 28 Jahre alt. Hallo. Hallo, Domian. Birgit, was ist dein Thema? Mein Thema ist Vergewaltigung. Und zwar ist es mir diese Woche passiert. Ich habe jemanden im Internet kennengelernt. Mhm. Und er schien eigentlich sehr, sehr nett zu sein. So vom Reden her und Erzählen her hatte er mir also wirklich... Du hast mit dem gechattet? Ich habe mit ihm gechattet. Ja, ja. Und er hat einen sehr lieben Eindruck gemacht. Ja. Und irgendwann schlug er halt vor, ob wir uns nicht mal treffen könnten, mhm, zu einem Kaffee. Und da habe ich gesagt, klar, ist kein Problem, aber nicht draußen, weil mir also finanziell das nicht so kann. Mhm. Ja, und dann sagt er, was schlägst du vor? Und da habe ich gesagt, ja, wir können ja gerne bei mir zu Hause einen Kaffee trinken. Bist du wahnsinnig, jemanden Fremden, also entschuldige, wenn ich das gleich jetzt direkt so sage, jemanden Fremden zu dir nach Hause zu holen? Ich habe eigentlich bisher dann nie schlechte Erfahrungen mitgemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt ist allerdings alles anders gelaufen. Erzähl mal weiter. Ja, und er kam dann eines Morgens hier rein zum vereinbarten Termin und wir haben dann erst eine Tasse Kaffee getrunken. Er kam morgens. Er kam morgens. Ist auch eine ungewöhnliche Zeit, ne? Ja, er hatte Nachtdienst und sagte dann, dann komme ich nach dem Nachtdienst mal vorbei. Mhm. Und dann kam er hier rein, dann haben wir eine Tasse Kaffee getrunken und auf einmal drehte er sich also um 180 Grad. Und sagt so, Mädel, jetzt bist du aber fällig, jetzt habe ich lang genug gewartet. Ich sag, wie bitte, was willst du denn jetzt? Ja, ich will mit dir schlafen. Ich sage immer, du kannst gehen. Ich sage, ich will mit dir nicht ins Bett. Und du, wenn du meinst, jetzt hier Sex haben zu wollen, also ich will nicht, dann hau ab. Hattet ihr, Birgit, wenn ich das mal fragen darf, beim Chatten über Sex geredet oder euch nur allgemein unterhalten? Eher so allgemein. Über den Sex nicht sehr viel. Gut, er hat mich mal gefragt, wie ich zum Sex stehe. Dann habe ich gesagt, ich habe dazu ein sehr gespaltenes Einstellung, weil ich also im Moment für mich eigentlich Sex nicht so groß in Frage gekommen ist. Mhm. So, jetzt eskalierte die Situation bei dir in der Wohnung. Ja. Er sagte, er wollte mit dir schlafen, du hast es abgelehnt. Ich habe es abgelehnt und habe ihn gebeten, direkt die Wohnung zu verlassen. Ja, und dann? Und dann wurde er also gewalttätig und meinte, ja, wenn dir nichts passieren soll, dann machst du besser das jetzt mit, was ich will. Was heißt gewalttätig? Was hat er genau gemacht? Er hat mich also festgehalten. Ich wollte aufstehen und wollte ihn also zur Tür rausbringen und er hat mich hier auf der Couch halt festgehalten und hat gesagt, entweder du machst es jetzt oder dir passiert was. Und? Ich habe dann zu ihm nochmal gesagt, ich sag nochmal, ich habe es dir schon gesagt, ich bin HIV-positiv. Ich sag, du weißt, was das heißt. Ja, ja, meinte er. Das hattest du ihm vorher schon gesagt? Im Netz hatte ich es ihm gesagt. Im Netz hattest du ihm gesagt? Mhm. Ja. Das hatte ich ihm schon gesagt, weil wir hatten eigentlich eine sehr vertrauensvolle Basis beim Chatten und ich habe ihm gesagt, ich bin HIV-positiv. Und da sagte er, ja, das ist für ihn kein Problem beim Chatten damals. Mhm. Das macht ja nichts. Wenn man miteinander redet, ist es ja egal, ob einer positiv ist oder nicht. Und dieses hast du dann nochmal gesagt, während du schon in dieser Gewaltsituation warst? Ja. Und dann? Dann hat er nur gesagt, ja, ja, und dann hat er also losgelegt, hat mich hier auf die Couch geschmissen und ich konnte mich gar nicht wehren, weil er war stärker und größer wie ich. Und ich habe dann nur gedacht, komm, lass es jetzt über dich ergehen und je eher bist du ihn wieder los. Und dann hat er also losgelegt. Ohne Gummi? Ohne Gummi. Ohne Gummi? Ja. Und das ist das, was mich jetzt auch einfach fertig macht. Also ich sag mal so, ich habe keine Wut auf ihn, das kann ich nicht sagen. Nur ich habe halt große Angst, dass er sich angesteckt hat und jetzt auch andere Frauen ansteckt dadurch. Du hast keine Wut auf ihn? Nein, weil ich sag, wenn er es hat, ist er gestraft genug. Mhm. Also das ist so, was mich eigentlich in Anführungsstrichen tröstet. Mhm. Deine Sorge gilt den Frauen, die er eventuell anstecken könnte. Ja, weil die können nur absolut nichts dafür. Und wenn die auch in dieser Situation, wie es mir passiert ist, bei einer Vergewaltigung. Und war er während der Vergewaltigung, ich meine, die Vergewaltigung an sich ist ja ein ungeheurer Gewaltakt, aber zusätzlich auch noch gewalttätig, dass er dich gewürgt hat oder irgendwas sonstiges getan hat? Nee. Das nicht? Nee. Du hast es dann auch, wie du gerade sagst, so über dich ergehen lassen, nach dem Motto, es möge schnell vorbeigehen. Ja. Mhm. Danach, als er dann fertig war, wie ging das dann weiter? Ja, dann ging also von mir runter, zog sich die Hose an mit den Worten, du bist nicht schlecht, Mädel. Und dann ging er auch. Wann war das? Das war gestern Morgen. Gestern Morgen? Ja. Gestern Morgen. Gestern Morgen ist das passiert. Hast du irgendeine Möglichkeit, an diesen Mann heranzukommen? Ich habe es probiert über den Provider, aber unter dem Namen, wo er sich damals eingeklinkt hat, existiert keiner. Mhm. Eine Telefonnummer hast du auch nicht? Nein. Und, ich hatte nur den Namen von seinem, also wie er chattete, den Chatnamen. Mhm. Also dieser Mann ist für dich überhaupt und für niemanden eigentlich greifbar jetzt? Also ich wüsste nicht, er hat zu mir gesagt, er käme hier aus meiner Stadt und er wäre Jahrgang 62, ob das natürlich stimmt. Das also wir können deine Stadt ruhig nennen, würde ich sagen. Ja, also er käme hier aus Köln. Aus Köln. Mhm. Und er wäre Jahrgang 62 und ob das natürlich stimmt, das weiß ich nicht. Jetzt sind dir natürlich vollkommen die Hände gebunden. A, kannst du diesen Mann nicht anzeigen, weil du gar nicht weißt, wen du anzeigst. Du kannst Anzeige in unbekannter Stadt erstatten. Ja, nur ich habe halt panische Angst dabei. Ich muss der Polizei ja dann sagen, dass ich positiv bin. Und ich weiß nicht, ob ich damit leben kann, dass das jetzt so öffentlich wird. Dass ich dann aber positiv vor was hast, bin. Ich meine, du redest ja jetzt in der Öffentlichkeit auch darüber. In einer ganz großen Öffentlichkeit. Das ist richtig, aber... Vor was hast du denn Angst, wenn du das der Polizei sagst? Dass ich diskriminiert werde. Von wem? Von der Polizei. Ich will so nach dem Motto, du als Positiver musstest doch sehr, sehr vorsichtig sein. Warum lässt du dann den Mann in die Wohnung? Dass das falsch war, das weiß ich ja natürlich, aber... Also, Birgit, ich hoffe mal, ich habe ja im Prinzip eine gute Meinung über unsere Polizei. Sicher gibt es da immer wieder Ausfälle. Ich hoffe, dass das nicht passiert und möchte dir auch Mut zu sprechen. Gerade in Köln geht man auch mit diesem Thema, soweit ich weiß, sehr behutsam um. Also ich würde eine Anzeige gegen Unbekannt auf jeden Fall befürworten. Vielleicht kann die Polizei dich dann auch mal näher beraten, ob es vielleicht doch irgendwelche Möglichkeiten gibt, über den Provider vielleicht doch irgendwas noch rauszukriegen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber die Polizei wird da ein bisschen bewanderter sein. Aber so wie ich dich gerade verstanden habe, ist es richtig, dass deine Hauptsorge oder deine Hauptgedanken sich gar nicht mal um die Vergewaltigung drehen, sondern darum, dass der andere Frauen eventuell anstecken könnte, sofern er sich infiziert hat. Ja. Mhm. Weil diese Menschen können nichts dafür. Mir ist es damals selber passiert. Wie hast du dich denn infiziert? Ich habe mich bei einem Mann infiziert, der es selber nicht wusste zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und der ist mir dann 6 Jahre später, habe ich ihn durch Zufall wieder getroffen und da hat er mir das erzählt, was ich ihm sehr, sehr hoch anrechne. Mhm. Und ist die Krankheit bei dir ausgebrochen? Nee, nein, noch nicht. Mhm. Ich bin im Moment seit 3 Jahren, also weiß ich's, und seit 9 Jahren bin ich HIV-positiv. Mhm. Was machst du vom Beruf? Ich bin zurzeit ohne Beruf. Ohne Beruf, mhm. Und was hast du früher gemacht? Krankenschwester. Krankenschwester, mhm. Hast du Angst, dass du deshalb eventuell auch nicht an die Öffentlichkeit möchtest, weil du dann in deinen Beruf nicht mehr hinein kannst eventuell? Also ich werde in den Beruf der Krankenschwester auf jeden Fall nicht mehr reingehen, weil ich also mir sage, da ist das Risiko zu groß, andere zu infizieren. Ist mir Sicherheit mit Nadeln und ist klar, ja, natürlich, ja. Ist eine sehr traurige Geschichte. Und die, ich meine, hinterher ist man immer schlauer und es bringt auch nichts, dir Vorwürfe zu machen. Aber vielleicht für alle anderen Leute, die mal in der nächsten Zeit in eine solche Situation kommen, trefft euch bloß nicht sofort mit solchen Männern dann zu Hause. Nee, also das kann ich jedem nur raten. Also dann lieber doch die, weiß ich, die 2-3 Mark ausgeben für einen Kaffee. In der Öffentlichkeit, ja. In der Öffentlichkeit. Ich kann dich eigentlich, möchte dich eigentlich nur ermutigen, doch Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten. Mehr wüsste ich jetzt auch nicht dazu zu sagen. Du hast jetzt diese Warnung ausgesprochen, aber es kann sich ja konkret auch niemand angesprochen fühlen, weil die Beschreibung dieses Mannes natürlich viel zu diffus ist und oder überhaupt nicht stattgefunden hat. Hm. Möchtest du, ich meine, das ist jetzt alles so frisch noch, möchtest du mit meiner Psychologin vielleicht noch ein paar Worte reden? Wäre vielleicht nicht schlecht. Ja. Denk nochmal nach mit der Anzeige. Das kannst du mit Elke, das ist meine Psychologin heute Nacht, ja gleich auch nochmal besprechen. Hm. Und dir wünsche ich von Herzen alles Gute und vor allen Dingen, dass die Krankheit nicht ausbricht. Ja, das hoffe ich auch. Alles Gute. Danke. Tschüss, Birgit. Tschüss. Also du wirst, leg auf und du wirst gleich nochmal angerufen von uns. Ne? Alles klar. Okay, tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, Jörg, 30 Jahre. Ja, guten Morgen. Hallo Jörg. Hallo Jürgen. Es hat sich gestern jemand beschwert, dass es immer so klackert hier, weil ich, heute habe ich wieder hier solche Knöpfe. Wenn das aufgeknöpft ist, dann kommt das mal auf. Hört ihr das? Meinst du mich jetzt? Ja, ich meine, hörst du auch irgendwas? Ich höre dich. Ja, es stört also doch nicht so sehr. Nein. Jörg. Ja. Du bist 30 Jahre alt. Richtig. Und du hast ein Thema, über das du gerne mit mir reden willst. Richtig, Telefonsex. Telefonsex. Jetzt wirst du vielleicht denken, nicht schon wieder. Nicht schon wieder, Mensch, nicht schon wieder. Ich rede ja ständig über Telefonsex. Ja. Mit Callboys, mit Frauen, die es machen. Und ja. Warum willst du mit mir darüber reden? Ich möchte gerne machen. Hintergrund ist, viele, viele Leute sagen zu mir, viele Freunde, mit denen ich telefoniere, männlich und weiblich, sagen, pass mal auf, du hast eine tolle Telefonstimme, mach doch da mal was draus. Und haben sie mich so ein bisschen angestachelt, weil wir täglich deine Sendung verfolgen und das Thema halt in der letzten Zeit, ich sag mal, häufiger aufkam. Ja, aber ich habe erst ein einziges Mal mit einem Mann gesprochen, der das professionell macht, wenn du dich erinnerst. Ja, mhm. Ja, wie gesagt, aufgestachelt von meinen Kumpels. Ich möchte gern versuchen. Ja. Ich habe mir auch ein bisschen überlegt, wie das funktionieren könnte. Nur der eine Punkt, wo ich hake, ist der, wie klappt es mit der Abrechnung? Ja, da bist du in der schlechtesten Adresse bei mir. So, jetzt habe ich natürlich die Hoffnung. Ich kann dir keine Abrechnungstipps geben. Aber das finde ich viel zu langweilig. Ich will nicht mit dir über Abrechnung reden. Aber vielleicht die Leute, die zuhören, das machen, gemacht haben, dass die sich vielleicht bei euch melden. Ihr leitet das nämlich weiter und die geben mir dann einen wichtigen, guten Hinweis vielleicht. So, das war's denn schon? Nein, ich will jetzt von dir wissen. Du bist 30 Jahre alt. Was hast du bisher gemacht zum Beispiel? Ich habe in dieser Hinsicht... Nee, was du vom Beruf machst. Zum Beispiel heute. Heutzutage. Ich vertreibe, verkaufe Handys. Also willst du schon in der Branche so ein bisschen bleiben? Jetzt müsste ein klares Ja kommen beim Thema Telefonsex. Ja, von mir aus, wenn du es hören willst. Nein, ich stehe in einem Markt und verkaufe Handys. Du stehst in einem Markt und verkaufst Handys. Ja. Du hast jetzt überlegt, du könntest eigentlich viel mehr Kohle machen, wenn die Handys dich anrufen und du den anderen Leuten an der anderen Seite, wenn du die heiß machen würdest. Ja, genau. Ja. Wen würdest du denn gerne heiß machen? Frauen oder Männer? Nee, Männer. Männer? Weil ich ganz einfach der Meinung bin, dass da, ich habe mir natürlich eine Zeitung gekauft, habe mal so ein paar Annoncen angeguckt, was es da schon gibt. So. Mhm. Ja, und ich sag mal, ich habe die Hoffnung, dass ich im Gay-Bereich mir Chancen habe. Vor allem, weil ich... Bist du denn schwul auch? Nein, überhaupt nicht. Nein, du bist nicht schwul. Nein, weil ich in dem Sinne eine Vorerfahrung habe. Ich habe auf einer Gayline gearbeitet als Systemoperator. Das Ganze mit meinem... Und hast du heimlich mitgehört, oder wie? Nein, offiziell mitgehört. Offiziell weil es ist verboten, da Nachnamen und Telefonnummern zu nennen. Ja. Und weiter. Da habe ich mitgehört, musste mithören. Und was man da allein aufgrund der Stimme für Angebote bekommt, war schon enorm. Also du hältst deine Stimme für erotisch? Nö, andere. Ich kann das nicht gut, weil ich telefoniere wenigstens mit mir. Also ja, am allerseits. Ich finde sie eigentlich auch ganz okay. Danke. Ja. Du kannst natürlich dir vorstellen, was jetzt auf dich zukommt. Hm? Was meinst du? Das beliebte Spielchen, was ich mal so gerne mit den Leuten spiele. Ja, nein, ich wusste, was du meinst. Das war auch klar. Das war völlig klar, ne? Also wenn du jetzt schwulen Sex machen willst, ne, musst du mir jetzt beweisen, dass du das ein bisschen zumindest auch kannst. Und wir machen das schöne alte Spiel. Ich rufe dich an. Du bist wahrscheinlich nicht Jörg, sondern heißt irgendwie Daniel oder irgend sowas. Guter Name. Ne? Daniel, klingt gut. Daniel, vielleicht nicht 30, sondern 28, ne? Klingt auch besser. Ja. Und ich bin ein verklemmter Schwuler. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber wir können das... Ich bin völlig verklemmt. Ich habe eine Ehefrau zu Hause und vier Kinder. Und irgendwie komme ich so allmählich doch immer mehr auf den Trip, auch mit Männern mal was zu machen oder mal mit Männern was zu machen. Und habe mich jetzt wirklich händeringend getraut, deine Nummer, Daniel 28, anzurufen. Und ich möchte jetzt von Daniel 28 ein bisschen heiß gemacht werden. Also bitte, der Daniel 28. Er macht ja nicht so viel von mir. Ja, hallo, hier ist der Daniel. Hallo. Hallo, ja? Wer bist du denn? Ich bin der Kurt. Oh, sorry, da muss ich schon vom Namen nach. Ja, du darfst... Nein, das darf man nicht, aber... Nein, du musst sagen, ah, hi, Kurt. Hi, Kurt. Ja, genau so. Kurt, wo ja. stehst du denn? Ja, ich glaube, ich stehe auch auf Männer. Du glaubst das oder du weißt das? Ich weiß noch nicht so richtig. Du weißt noch nicht so richtig. Bist du denn verheiratet? Ja. Aber deine Frau bringt es nicht mehr. Doch, die bringt es auch noch. Auch noch. Aber du möchtest es mal mit einem Mann probieren. Ja, ich will auch nicht mit dir über meine Frau reden, sondern ich will mit dir ein bisschen Sex am Telefon haben. Worauf stehst du denn? Ach, naja, ich würde schon gern mal so einen Mann anfassen untenrum. Ja, ich liege halt hier auf meinem Wasserbett, ziemlich nackt, und warte eigentlich nur darauf, dass du mich anrufst. Das ist ein Scheißbier, was machst du hier? Ja, Jörg oder Daniel. Ich weiß, dass das eine gewisse Übung bedarf. Ja, allerdings. Ich, mal, ich muss erst mal den richtigen Einstieg finden. Die ganze Vorgeschichte, die ab. Nee, du darfst keine langen sozialen Gespräche dafür. Ne? Du musst da knallhart gleich zur Sache kommen. Machen wir noch einen ganz kleinen zweiten Versuch. Also Kurt sagt dir jetzt, dass er es total geil finden würde, er stellt sich das so vor, wenn ein Mann ihn auskleidet und an entsprechender Stelle küssen würde. Und das musst du jetzt mal praktizieren, mal in der Fiktion durch erzählen. Also du stehst jetzt, wir stehen uns jetzt gegenüber. Mhm. Du bist also noch völlig angezogen, ich auch. Ich fange also jetzt ganz langsam an, dir dein Hemd aufzuknöpfen. Mhm. Streiche dich natürlich schon mal unter dem Hemd. Ziehe dir den rechten Ärmel aus, ganz langsam, zärtlich, vorsichtig den linken Ärmel. Ziehe dir das ganze Hemd aus, streife dir dann das T-Shirt aus der Hose und spüre deine warme, weiche, erotische Haut. Ziehe dir das T-Shirt jetzt ganz aus. Mhm. Spürst du schon? Ja. Ja? Ja. Und das Gleiche machst du jetzt auch bei mir. Ja. Und wirst du schon langsam heiß? Ja, ich werde schon sehr erregt. So, dann knöpfe ich dir ganz langsam die Hose auf, mhm. lockere den Gürtel, mhm. streife ganz, ganz, ganz langsam die Hose ab, mhm. streichle deine Beine mhm. zwischen den Beinen, mhm. streife deine Unterhose ab mhm. und jetzt stehst du mehr oder weniger ganz nackt vor mir. Mhm. So, was ist das für ein Gefühl, Kurt? Sehr gut, sehr gut. Sehr gut? Ja, sehr gut. Ja. Dann mach doch das Ganze bei mir mal. Oh, ja, genau so mag ich das. Ja. Das war doch schon gut, ne? Ja, das war schon gut. Es war gut und es war sogar ganz, ganz sauber. Ehrlich? Ja, ne, ich meine, danke. Nein, so, dass man es sogar im Fernsehen machen kann. Aha. Du warst nicht pornografisch, aber du warst schon sehr erotisch. Also für eine alte Heterosocke hast du das schon ziemlich gut gemacht. Dankeschön. Ja, wie gesagt, so ein bisschen Leinerfahrung. Aber jetzt ganz im Ernst, Jörg. Ja, bitte. Würde dich das als heterosexuellen Mann nicht abtörnen, damit Männern am Telefon so richtig so Sexgespräche zu führen? Du musst dann im Klartext sagen, ich nehme jetzt deinen Schwanz in den Mund und sowas. Ja, das solange ich das nur irgendwo am Telefon mache und von mir aus auch noch, mir das irgendwo kopfmäßig vorstellen kann, ist es ja irgendwo okay, mhm. solange ich es nicht in der Realität machen muss. Ich würde es doch, um ganz ehrlich zu sein, teilweise natürlich auch wegen der Kohle machen. Ja, ist mir schon klar, dass es nicht nur aus Nettigkeit den Anrufer legen würde. Ja, ehrlich. Ja. Also es würde dich nicht so anekeln und es wäre durchaus im Bereich dessen, was du dir vorstellen kannst, du würdest das hinkriegen. Ja, ich denke schon. Ja. Ich kann es ja am Telefon über den Kopf, ich kann es ja gut dann wieder ausschalten. Mhm, ja. Du könntest rein theoretisch doch auch Frauen bedienen, ne? Ich weiß nicht, wie da die Konkurrenz ist. Ja, weiß ich auch nicht genau. Ja. Also, du bist guten Willens, das irgendwie in die Wege zu leiten, so ein Geschäft für dich. Mir fehlt nur der letzte Punkt, und wie gesagt, die Abrechnung. Ist klar. Aber wenn jetzt irgendwelche Leute... Ich verstehe schon, machen wir. Wir werden einen Kontakt herstellen. Und da würde ich mit dir wirklich gerne noch irgendwann nochmal telefonieren, falls du es wirklich machst. Dann möchte ich einen Erfahrungsbericht hören von dir. Mach ich. Lass uns nochmal so in 5 bis 6 Wochen sprechen. Die Stimme ist wirklich nett. Also danke. Ich gewöhne mich jetzt immer mehr dran. Vielleicht sollten wir noch 10 Minuten reden miteinander. Wenn du Lust hast. Ja. Wir waren bei der Hose. Nein, wir sind schon ganz nackt. Wir sind schon nackt. Ja, du bist noch nicht ganz nackt. Ja, aber dann schweißen wir noch den Clip ab. Können wir ganz schnell machen. Wir beide stehen jetzt nackt voreinander. Ganz schnell. Nein, bei gewissen Dingen lassen wir sich Zeit im Leben. Sehr schön, ja. Sehr schön. Das gefällt mir. Aber wir haben auch beide die Socken an. Ja, die muss natürlich auch aus. Ja, das geht dann doch schneller. Ja. Also ja, ich behalte das mal so ein bisschen in Erinnerung und werde darüber fantasieren nachher, wenn ich zu Hause im Bett bin. Alles klar. Ja? Mein Lieber, viel Erfolg bei deinem neuen Job. Danke vielmals. Tschüss. Angenehmes Wochenende. Ja, dir auch. Tschüss. Pfui, sind wir versaut. Nina, 19 Jahre. Nee, wen haben wir jetzt dran? Roland habe ich jetzt dran. 24? Ja. Hallo Roland. Ja, hallo Domian. Ich habe seit einigen Jahren ein Problem und ich muss sagen, ich höre das schon die ganze Zeit zu und ich bin sowas von dermaßen. Und zwar bin ich seit 2 Jahren in therapeutischer Behandlung, weil ich unter Zwangsgedanken leide. Und das drückt sich so aus, dass ich halt schon seit über 2 Jahren so irgendwie mehr oder weniger die Überzeugung davon habe, oder besser eher den Glauben daran, das ist eigentlich nicht so, das ist erwiesen, dass ich pädophil bin. Mhm. Und das geht mir jeden Tag durch den Kopf und setzt mich unheimlich unter Druck. Also auch. Du hast den Gedanken im Kopf, dass, ja, dass du eventuell sexuell auf Kinder stehst. Ja, genau, so ist das. Und du hast es aber selbst noch nie praktiziert. Nein, ich habe das noch nie praktiziert, mir ist das auch noch nie passiert, auch noch nicht selber. Wie machen sich diese Zwangsgedanken denn, wie macht sich das deutlich, bemerkbar in dir? Hast du solche Fantasien, oder? Das macht sich erst, fängt das an, über das ist wie so ein Kreislauf, das fängt an, irgendwann kommt tagsüber so die Frage, könnte ich das, würde ich das tun? Und das kreist dann immer und dann geht das so weiter, dass ich mir dann vorstelle, wie wäre das denn? Und das ist wie, sag ich mal, als wenn man so seinen eigenen persönlichen Albtraum erlebt. Wenn du dir vorstellst, wie wäre das dann? Wie das wäre. Und stellst weil du das dir ja auch unheimlich, ja, ich stelle mir auch halt diese unheimlichen Gewaltszenen dann vor. Du stellst dir dann konkret vor, dass du mit einem Kind in einer sexuellen Aktion dich befindest. Ja, ja. Und dass ich dann halt in dem Moment halt, ja, mehr oder weniger die Sachen, ja, dass ich das Ganze kontrolliere. Und dabei bekomme ich dann halt Angstzustände und erregt dich das sexuell, wenn du... Nein, das macht mich total fertig. Das macht mich emotional und überhaupt total kaputt. Also es gibt nicht die Verbindung, du denkst dich mit einem Kind in einer erotischen Lage, ja, und dass daraus eine Erregung entsteht. Nein, das ist eher das Gegenteil. Ich hab zu der Zeit, wo das noch viel extremer war als bis jetzt, da hatte ich teilweise überhaupt Probleme, mit meiner damaligen Freundin zu schlafen. Ach, du warst in einer Beziehung? Ich war damals, wo das anfing, in der Beziehung, hab dann Partnerin gewechselt und habe jetzt momentan keine feste Beziehung. Mhm. Wenn du diese Kinder, an die du denkst, sind das Mädchen oder sind das Jungen? Wenn, dann sind das Mädchen, ja. Sind das Mädchen. Wie lange hast du diese Zwangsgedanken schon? Also ich sag mal, ich habe das jetzt bestimmt seit 3 Jahren und am Anfang fand ich das, weiß ich nicht, da habe ich das einfach so mehr oder weniger, dass es da war, akzeptiert und war deshalb nicht so mies drauf. Und als ich dann irgendwann mal so ein bisschen wach geworden bin, so was da durch meinen Kopf geht, da habe ich dann die Panik erst richtig gekriegt. Also du hast Angst vor dir selbst? Ja, genau. Vor was konkret hast du Angst? Hast du Angst, dass du irgendwann mal eine große Dummheit begehst, einen großen... Ja, dass ich das tun könnte. Das ist die Angst davor, dass ich es tun könnte. Mhm. Und ich meine, man könnte es ja tun, und allein das, dieser Gedanke, dass man es tun kann, von rein weg von der Sache, dass man es tun kann, dass man die Möglichkeit dazu hat, es zu tun. Ich verstehe. Gab es einen Auslöser damals für diese Gedanken? Nein. Das schlicht und vorher war es völlig normal. Warst du völlig normal? Ich hatte damit keine Probleme, habe mir da irgendwie so keine großartigen Sorgen drum gemacht und auch solche Gedanken nicht großartig gehabt. Hast du im Moment auch ab und zu sexuelle Kontakte? Ja. Mit Frauen? Ja. Und funktioniert diese Sexualität ganz normal oder ist die auch gestört durch diese Angst und diese Zwangsgedanken? Das geht jetzt wieder nach einer Zeit. Ich meine, ich war, wie gesagt, bin seit 2 Jahren in Therapie und das war so eine Halbtagsklinik, wo man einen halben Tag hingeht, wo man seine Gespräche hat, seine Gruppentherapien hat und dann halt wieder nach Hause. Mhm. Und am Ende von dieser, wo ich das erste Mal drin war, habe ich dann auf eigenen Wunsch, das hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, aber habe ich auf eigenen Wunsch ein Praktikum in einem Kindergarten gemacht. Ach. Um zu gucken... Auf eigenen Wunsch mit Absprache der Ärzte. Mit Absprache der Ärzte, ja. Und also nochmal ganz klar gesagt, du bist in dieser Therapie wegen dieser vielen Zwangsgedanken. Ja. Ja. Das ist der Hauptgrund, weswegen du auch in die Therapie gegangen bist. Ja. Nicht nur, ich hatte damals das Problem, dass ich halt so Panikzustände noch nebenbei bekommen habe, die jetzt nicht unbedingt mit den gleichen Gedanken. Ja, aber dieses wird ganz, ganz ausgiebig thematisiert. Ja, mache ich auch. So, dann bist du mit Absprache oder mit Wissen der Ärzte in einen Kindergarten gegangen. Ja, genau. Wie lange? Und für 3 Monate. Für 3 Monate. Und wie war das für dich? Also Und wenn ich am Anfang war das recht heftig, also so, dass ich teilweise da saß und ich konnte die nicht anfassen. Mhm. Ich meine, Kinder kommen ja dann ab und zu und wollen Blödsinn machen und Spaß machen und vielleicht auch mal auf dem Schoß. Ja. Und das ging nicht. Also da bin ich innerlich total verkrampft. Das war überhaupt nicht für mich möglich. Es ist aber nichts Schlimmes passiert während der Zeit. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Dann kam ich einmal in die Situation, dass eins der Mädchen sich in die Hose gemacht hat. Mhm. Und die eine der Kindergärtnerin meinte, ja, mach sie doch mal bitte sauber. Mhm. Und da muss ich echt sagen, da habe ich Angst, um Wasser geschwitzt. Aber das ging und ich habe in dem Moment, weiß ich nicht, dann habe ich habe mich halt immer wieder kontrolliert, auch so gedanklich, ob mich das jetzt irgendwie antörnt. Hat es sich angetörnt? Nein. Nein. Wussten die Kindergärtnerinnen um dein Leiden? Nein. Sonst hätten die wahrscheinlich vielleicht gar nicht zugestimmt, dass du es machst. Nee, wahrscheinlich hätten sie das dann nicht. Hätte ich das hat sich nicht denn in dir etwas verändert nach diesem Praktikum? Das ist dann, also dieser innerliche Druck ist dann ein wenig nachgegangen, weggegangen, weil ich dann einfach so mehr oder weniger so ein bisschen Gewissheit hat dadurch hatte, dass da halt nichts ist und dass ich erstens halt wusste ich dann, ich habe mich auch als Mensch selber unter Kontrolle, dass ich mehr oder weniger auch so ein gewisses Grundvertrauen zu mir haben kann. Ich finde allerdings auch, dass das eigentlich dann ein ganz tolles Ergebnis ist, nämlich du bist aus den 3 Monaten herausgegangen mit der Erfahrung, ich bin nicht pädophil. Ja, das ist ganz klar. Aber da ist noch eine andere Geschichte, die danach kommt. Die fing eigentlich danach an. Mhm. Sodass ich dann gemerkt habe, dass ich zum Beispiel auch 14, 15, 16-jährige Mädels noch mit 24 interessant finde. Ja, das ist älter geworden. Aber da weiß ich genau, dass da einige drunter sind, die ich schon anziehend finde. Also da würde ich jetzt mal nicht mehr deinen Kopf machen. Wenn du als 24-jähriger Mann ein 16-jähriges Mädel attraktiv findest, die vielleicht auch aussieht wie 18 oder so, finde ich das noch im Rahmen des Normalen. Ja. Also ich würde da nicht von Pädophilie reden. Also das ist das Komische, das ist mir passiert. Dass du dich in eine 16-Jährige verknallt hast? Ja, irgendwie schon, ja. Mhm. Aber hinterher war ich dann auch her und es ist dann auch so weit gekommen, dass ich ihr gesagt habe, ich würde gerne mit ihr schlafen. Und es war dann so, dass sie keine Beziehung wollte, mehr eine Freundschaft und sich aber darauf eingelassen hat, dass sie sagte, ja okay, dann schlafen wir halt mal miteinander. Mhm. Und habt ihr das gemacht? Ja. Und? Es war schön. Mhm. Ja, also ich finde, das sind aber auch wirklich 2 ganz verschiedene Gebiete. Ja. Oder ganz verschiedene Gebiete. Aber das ist für mich eins. Ja, ich meine, da wird dein Therapeut sich sicher eingehend mit beschäftigen. Mhm. Also ich kann dir nur so ein Feedback geben als vollkommen außenstehender Mensch, der auch jetzt mit deiner psychischen Situation im Detail überhaupt nicht vertraut ist. Mhm. Wenn du so etwas erzählst, dass du Zwangsgedanken hast in Richtung Pädophilie und du bist in einer Therapie und du erlebst nie eine sexuelle Erregung und hast dich sogar dieser Konfrontation ausgesetzt und hast in einem Kindergarten gearbeitet und da ist nie irgendetwas geschehen, dann bist du nicht pädophil und du bist auch in überhaupt gar keiner Weise vermutlich, so wie es mir jetzt erscheint, offensichtlich sehen deine Ärzte das ja auch so, sonst hätten sie dich gar nicht dahingestellt. Nee, das kann bestimmt nicht. Bist du da nicht gefährdet, sondern das ist eine ganz andere, andere psychische Erkrankung, die du da hast, die sich gerade mal kanalisiert vielleicht in diesem Zwangsgedanken Pädophilie. Mhm. Wahrscheinlich steckt da etwas ganz anderes hinter. Du bist aber im Moment auch noch in der Therapie drin, ja? Mhm. Und du hast auch das Gefühl, dass du da gut aufgehoben bist. Ja, aber den Arzt, den kenne ich halt auch schon seit diesen 2 Jahren. Mhm. Aber ich frage das nochmal, hast du denn schon den Eindruck, dass du Fortschritte gemacht hast? Ein bisschen, also es gibt dann Phasen, wo ich dann halt selber Erleichterung spüre. Mhm, aber so ganz endgültig abschließen, das funktioniert nicht, das ist halt jeden Tag da. Mhm, Ist das ein Psychiater, ein Psychologe, ein Psychotherapeut? Das ist ein Psychologe, der halt sich auch weitergebildet hat zur Psychotherapie. Ja, ja. Also Roland, ich kriege natürlich immer direkt solche Nackenhaare und bin höchst aufmerksam, wenn ich dieses Thema höre, Pädophilie, ja, und weiß, welche Gefahren da drohen. Und aber ich glaube, dass du auf einem guten Wege bist, auch diese Zwangsgedanken vielleicht loszukriegen, wenn du weiter in deiner Therapie bleibst. Und ich habe keine Sorge, dass du etwas Schlimmes mal anstellst. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Das ist mein ganz persönliches Gefühl nach dem, was du erzählt hast. Ja. Geh weiter in die Therapie, ja, arbeite an dir und wenn du mal auf eine 17-Jährige stehst oder so, finde ich, würde ich mir nicht in den Kopf machen, das ist okay. Als 24-Jähriger kann man das noch. Ja. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Roland. Tschüss. 1:30 und 13 Sekunden und jetzt machen wir ein Päuschen. Uhr 31 und 30 Sekunden ist Radio 1 live, das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute kann wieder jeder anrufen, der einfach Bock hat, mit mir zu reden, über welches Thema auch immer. Das ist die Telefonnummer 0180 5678 111. Und wenn ihr mir faxen wollt, dann macht das unter 0180 5678 110. Herzlich willkommen, Nina. 19 Hallo, Jahre. Julian. Hallo Nina. 19 Jahre, stimmt, ne? Ja. Ja. Stimmt. Über was unterhalten wir uns? Ja, und zwar, also ich bin total unglücklich verliebt in meine Ex-Lehrerin. Ach du lieber Himmel. Ja. In deine Ex-Lehrerin. Das heißt also, im Moment hast du keinen Unterricht bei ihr mehr. Nein, also ich hatte die vor 3 Jahren als Klassenlehrerin gehabt. Mhm. Und ich muss dazu sagen, also ich komme aus einem Elternhaus, wo es drunter und drüber ging. Also ich wurde jahrelang von meinem Vater misshandelt. Mhm. Und ich war aufgrund dessen total verschüchtert und konnte niemanden so in die Augen schauen und so. Ja, und dann kam ich eben in ihre Klasse rein. Ja, und ich dachte mir erst gar nichts dabei. Mhm. Ne? Also ich habe gedacht, ja, ach, die ist ja voll streng und so. Ne? Und was für welche Fächer hat sie denn unterrichtet? Ja, so naturwissenschaftlichen Bereich, so Bio und Mathe eben. Und ja, ich weiß nicht, also das hatte sich auch voll rumgesprochen, ach, die ist voll streng und so. Und ja, und ich weiß nicht, irgendwann, dann kam sie so auf mich zu und dann haben wir uns mal so unterhalten. Und ich hatte ihr aber nie so von meine Probleme erzählt, so was zu Hause abging und so. Ja, aber sie hat dann wohl irgendwie gemerkt. Und dann kam sie dann immer öfters zu mir und meinte so, ja, schau mich doch mal an und so, du hast doch so schöne Augen und bist ja so ein hübsches Mädchen und so. Ja, und dann habe ich schon gemerkt, ja, die will mich irgendwie aufbauen. Mhm. Ja, und das hat ja auch am Anfang ganz gut geklappt. Also ich bin auch richtig aus mir herausgekommen und so. Nur die hat das dann ziemlich oft gemacht, vor allem wenn wir dann alleine waren. Und ich weiß nicht, ich habe dann einfach so gefragt, ja, mit der Aufgabe, können Sie mir die mal erklären und so. Ja, und dann fing sie dann direkt an mit ihren Komplimenten und einmal, da hat sie mich so stutzig gemacht, da meinte sie so zu mir, ja, ich werde dich jetzt nicht mehr anschauen. Und dann sage ich, ja, warum denn nicht? Ja, du hast ja so schöne Augen, das gibt's gar nicht und ich kann dich jetzt nicht mehr anschauen. Und irgendwie so was kam dann. Und da war in dir was losgetreten worden. Ja, also ich habe mir dann Hoffnung gemacht, ne? Bist du denn, du bist 19 Jahre alt, ne? Habe ich gerade gesagt. Bist du denn schon eine ganze Weile lesbisch? Nein, also ich hatte vorher auch einen Freund gehabt. Ah ja. Also ist jetzt diese Empfindung zu der Lehrerin zum ersten Mal, dass du für eine Frau so empfindest? Ja, das ist zum ersten Mal. Jetzt noch mal ein paar Fakten abklären. Wie alt ist denn die junge Dame? Ja, sie ist über 40. Über 40? Ja. Und sie hat dir immer solche Komplimente gemacht und nachdem sie immer mehr Komplimente gemacht hat, hat es bei dir einfach gefunkt. Ja, und vor allem, also ich hatte das Gefühl, dass sie mit mir auch im Unterricht geflirtet hat. Weil bildet man sich auch gerne was ein, ne, wenn man selbst verliebt ist, dass man manch eine Nettigkeit von einer anderen Person, die gar nicht, also liebesmäßig gedacht ist, dann in dieser Richtung deutet, ne? Ja, wie ist die Situation denn jetzt? Hast du es ihr denn erzählt? Ja, also ich hatte ja oft versucht, ihr das zu erzählen und ich hatte ja auch immer bei ihr angerufen und ich habe ja jetzt auch eine eigene Wohnung und ich hatte sie auch versucht so einzuladen und so und dann hat sie am Anfang mal gesagt, ja, ich komme und dann später hat sie sich dann immer ausgeredet, ja, sie hätte keine Zeit und hier und da, ja, und dann irgendwann, dann habe ich das doch mal geschafft, dann bin ich sie in die Schule besuchen gegangen. Mhm. Und dann waren wir alleine gewesen, dann habe ich ihr das erzählt. Und das Einzige, was sie darauf erwiderte, war, ja, tut mir leid, das wusste ich nicht. Oh. Ja, und also eine klare Absage, ne? Ja, aber Das heißt, ich wusste das nicht. Sie wusste nicht, dass du dich in sie verliebt hast, oder wie? Ja, und das habe ich auch nicht verstanden. Und das wissen total viele Freunde von mir. Und denen habe ich das auch erzählt. Die sind alle der Meinung, dass ich mir das nicht eingebildet habe. Vor allem wegen dem Satz, tut mir leid, das wusste ich nicht. Mehr kam da auch nicht. Also sie hat nicht einmal gesagt, ja, sie empfindet nichts für mich oder so. Du hast ganz klar gesagt, ich bin in sie oder in dich. Ich weiß nicht, duzt ihr euch? Nein, also ich habe gesagt, ich empfinde immer noch was für sie. Erst habe ich ihr gesagt, dass ich mich vorher in sie verliebt hätte und dass ich immer noch was für sie. Ach so, ich verstehe. Und darauf sagt sie, tut mir leid, das wusste ich nicht. Ja, tut mir leid, das wusste ich nicht. Schon seltsam, ist die Frau verheiratet? Ja, sie ist verheiratet und hat Kinder. Mhm. So, und nach diesem besagten Gespräch hat kein Kontakt mehr stattgefunden? Nein, also sie hat gesagt, also ich habe gesagt, leben Sie wohl, weil ich war an dem Tag so down, ne, also... Ich konnte gar nichts mehr an dem Tag, da habe ich gesagt, leben Sie wohl. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, aber melde dich trotzdem nochmal. Ja, und seitdem habe ich nicht mehr bei der angerufen. Ja, wie lange ist das her? Also es war vor Weihnachten. Vor Weihnachten. Und sie hat sich bei dir aber auch nicht gemeldet? Nein. Sie könnte sich aber melden, sie weiß, wo du wohnst? Ja, sie weiß, wo ich wohne, hat ja doch meine Nummer. Du hast Telefon? Ja. Also sie könnte dich auch anrufen? Ja. Aber sie, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl... Also nach meiner Meinung nach, dass sie Angst hat vor irgendetwas, dass das wirklich so stimmen könnte und... Ach ja, das wünschst du dir natürlich, ne? Du wünschst dir, dass sie vielleicht Angst hat vor ihren Gefühlen zu dir oder sowas. Ja, ne? Ja, vor allem, weil sie sich immer wieder über Freunden erkundigt über mich, ne? Kann ja auch ganz einfach sein, Nina, dass sie dich einfach sehr, sehr sympathisch findet. Und man kann ja auch zu Leuten sagen, hey, du hast aber schöne Augen... zu denen man nichts Sexuelles empfindet. Kann man sagen. Ja, nur ich fand das ziemlich oft und ich fühle mich jetzt auch ehrlich gesagt total gedemütigt. Mhm. Weil ich hatte wirklich, also ich hatte zu keinem Menschen so Vertrauen und irgendwie... Also Nina, ich will mal was sagen. Ich finde, das ist kein Grund, sich gedemütigt zu fühlen, wenn man nicht wieder geliebt wird. Ich glaube, die Frau hat sich sehr nett dir gegenüber verhalten und wahrscheinlich hat sie sich auch sehr viel Mühe mit dir schulisch gegeben. Ja, stimmt? Ja, ne? Ich finde, du brauchst dich nicht gedemütigt fühlen. Wenn sie nicht für dich empfindet, nehmen wir mal zwei Möglichkeiten. Vielleicht empfindet sie wirklich nicht in erotischer Hinsicht zu dir oder für dich. Oder sie steckt in irgendwelchen privaten Verstrickungen, dass sie sich nicht auf dich einlassen will. Dann ist das in Ordnung. Das ist keine Demütigung und keine Verletzung deiner Person. Mhm. Ich glaube, wie du das mir jetzt geschildert hast, dass du weiter auf Abstand gehen solltest zu der Frau. Es klingt alles nicht sehr gut und es klingt nicht, als hätte das Ganze eine Perspektive. Guck mal, es ist eine ganze Weile jetzt vergangen seit Weihnachten. Die ist 40 Jahre alt, die wird natürlich darüber nachgedacht haben, die hat eine gewisse Lebenserfahrung und wenn da irgendetwas wäre, was du dir erhoffst, glaube ich bestimmt, dass sie sich bei dir gemeldet hätte. Mhm. Ich mache dir jetzt keinen Mut. Ich sage dir jetzt ganz klar, wie ja, ich nur bin. der Mann, der kennt mich auch. Mhm. Und der war auch mal mein Lehrer. Und vielleicht hat es auch damit zu tun. Vielleicht. Es kann vielfältige Ursachen haben. Es kann aber auch wirklich ganz schlicht daran liegen, dass sie nicht lesbisch ist. Dass sie dich einfach nur nett findet und dass du ein tolles Mädchen bist, aber sie niemals in dich sich verlieben würde. Mhm. Und für dich ist es am allerbesten, um Abstand zu gewinnen, damit da ein bisschen Gras drüber wachsen kann, damit sich die Wunden ein bisschen verheilen können, wenn du sie auch nicht anrufst, auch nicht mal nur so treffen und solche Sachen. Ja, nur es ist sehr schwer. Ist mir klar. Aber ich möchte jetzt keinen Mut machen, weiter auf die Frau zu hoffen. Ich glaube, das ist eine Sackgasse. Mhm. Freue dich, dass du so netten Menschen kennengelernt hast. Freue dich auch, dass du Verliebtheitsgefühle hast genießen können. Nun sind die nicht erwidert worden. Das passiert tausendmal im Leben. Die nächste Frau wird es erwidern, Nina. Ja. Wenn es denn eine Frau ist, vielleicht kommt ja auch nochmal ein Mann, den du magst. Ja, könnte sein. Könnte sein. Ruf sie nicht an. Lass noch ein bisschen Zeit vergehen. Ja. Ja? Ich glaube, du darfst dir da keine großen Hoffnungen machen. Nicht große, du darfst dir gar keine Hoffnungen machen. Hm? Ach so, ja. Nina, ist sehr schwer, ich weiß. Es ja, ist immer traurig. Und man, es ist sehr schwer. Aber du hast es ja jetzt auch schon gut durchgehalten. Das ist ja auch schon Erfolg. Ja, aber sehr, sehr schwer. Ja, aber jeder Tag ist ein kleiner Sieg. Hm? Na, ich weiß nicht, ob ich, also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich darüber ganz wegkomme. Ich hatte mir schon überlegt, weil ich habe wegen dieser Sache sehr, sehr starke Depressionen. Mhm. Also ich habe auch oft Selbstmordgedanken. Und, Nina, man darf sich nicht wegen jeder unglücklichen Liebe gleich in so eine Ecke treiben lassen. Ich garantiere dir, ich schwöre dir, dass über kurz oder lang eine neue Liebe auf dich zukommen wird. Du wirst jetzt denken, nein, das sind alles blöde Sprüche, der will mich nur trösten. Aber will ich gar, will ich zwar auch, aber ich sage auch die Wahrheit gleichzeitig. Es, es kommt auch eine bessere Zeit. Es kommt jemand Neues, den du lieben wirst. Eine Frau, ein Mann. Und der dich liebt. Ja? Ja. Halt mal durch. Hoffen. Und ich wünsche dir viel, viel, viel Glück. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, Nina. Ja. Tschüss. Tschüss. Auch 19 Jahre alt. Ja, hallo. Guten Morgen. Wie heißt er? Stefan. Stefan. Ja. Na? Und zwar mein Thema ist Fußfetischismus. Ach nein. Ja. Was für ein ausgefallenes Thema. Ja, aber nicht von mir aus gesehen jetzt. Nein. Sondern von meinem Chef. Ach so, ja, war mir klar. So in der Richtung hatte ich mir das auch schon. Ja. Hatte ich nur so. Also dein Chef ist ein Fußfetischist. Also musste man eigentlich von ausgehen. Du arbeitest in einem. Du bist Schuhverkäufer? Nein. Also ich kann das mal kurz ansprechen. Bitte. Und zwar fing das so an. Ich habe in einer Firma gearbeitet. Da war er mein Vorgesetzter. Ja. Hat sich jetzt selbstständig gemacht. Welche Branche? Marketing. Marketing, ja. Und die Firma gibt's jetzt seit einem Jahr. Mhm. Und da mussten natürlich auch Renovierungsarbeiten gemacht werden. Ja. Ja, und dann habe ich mich da natürlich auch umgezogen. Mhm. Und schwupps waren meine Schuhe weg mit meinem Chef. Schwuppdiwupp hat der Chef, der auch renovieren wollte, die Schuhe geklaut. Ganz genau. Und ist dann wohl Richtung Klo marschiert. Wie hast du das rekonstruiert? Ja, also ich war fertig mit meiner Arbeit. Ja. Und wollte nachschauen jetzt, was ich als nächstes machen sollte. Ja. Und schwupp war er weg. Ja, und meine Schuhe auch. Die hat sich da schön nebeneinander hingestellt. Mhm. Und dann... Was waren das für Schuhe? Turnschuhe? Turnschuhe, genau. Weiße Turnschuhe. Dachte ich mir. Was hat die alte Sau mit den Turnschuhen gemacht? Ja, das frage ich mich bis heute. Der ist also mit den Turnschuhen zur Toilette gegangen? Genau. Was, und dann? Ja, und, also es ging dann so weiter, dass... Also der Chef, der hat auch noch eine Kneipe, wo ich nebenbei jobbe. Und da fing er dann irgendwie mit mir an, so zu kebbeln. Nein, ich will die Geschichte erst fertig hören mit der Toilette. Hast du deine Schuhe dann letztendlich in der Toilette gefunden? Nein, die standen dann dahingeschmissen an der Stelle, wo ich sie eigentlich ordentlich hingestellt hatte. Und du hast ihn dabei beobachtet, dass er mit den Schuhen in die Toilette gegangen ist? Ja, ich bin hinterher auf Toilette gegangen und er saß da auf dieser Toilette. Dann bin ich aber schnell wieder zurück an meine Arbeit gegangen. Mhm. Und wo er wieder kam, da habe ich dann geschaut und dann hat er sich schnell da diskret wieder hingeschmissen. Mhm. Er war also mit deinen Turnschuhen in dem Toilettenhäuschen. Genau. Mhm. Diese zweite Sache, das geht ja noch weiter. Waren denn die Schuhe von innen sauber? Nein, getragen. Die waren also Nein. Ich meine, nachdem die aus dem Toilettenhäuschen rauskamen. Natürlich. Also hat man nichts gesehen. Man hat nichts gesehen und gefühlt. Ja, genau. Okay, dann die Kneipe. Ja, die Kneipe, da war die gleiche Sache eigentlich. Ja. Da hat er auch mit mir gekebbelt, hatte mich dann so am Fuß gepackt, hatte mir dann den Schuh ausgezogen und hat da dran gerochen. Wie, mitten in der Kneipe? Nein, er hat so ein Hinterzimmerchen, so ein Büro gehabt. Mhm. Und weil ich dann nebenbei auch noch mit Renovieren geholfen hatte, um mir ein paar Mark nebenbei zu verdienen. Ja. Ja, hat er auf einmal meinen Schuh in der Hand gehabt und hat dran gerochen. Die ganze Zeit. Aber auch immer alles unauffällig. Ja gut, aber du hast es ja gesehen. Ich hab's gesehen. Also und was hast du gesagt? Hast du nicht protestiert? Ich konnte nichts sagen. An meinem Schuh riecht niemand, auch nicht der Chef? Ich konnte nichts sagen, weil ich immer mit der Angst zu tun hatte, dass der mir irgendwie dann aus der Firma rausschmeißt. Also du bist korrupt. Ja. Ja, so höre ich schon raus. Und das ist jetzt irgendwie... Sag ich mal, das hört sich zwar zum Lachen an, ja. Nur für mich ist das ein Problem, weil ich weiß auch nicht, ob er jetzt schwul ist. Na, wahrscheinlich schon, ne, wenn er auf deine Schuhe steht. Weil wenn er mir zum Beispiel Arbeitsanweisungen gibt in der Firma, dann kommt er mir auch näher und nimmt mich dann mal so im Arm. Mhm. Und der ist auch ziemlich korpulent, der Chef. Mhm. Also ich weiß, da weiß ich nicht, wie ich darauf reagieren soll, was er da macht. Also... Ich traue mich, den nicht anzusprechen und zu sagen, hör mal, was machst du da mit mir? Ja, wie weit willst du denn gehen? Willst du mit dem in die Kiste sogar gehen? Nein, Quatsch, auf gar keinen Fall. Mhm. Also, weil du musst für dich eine Grenze ziehen. Ja. Vielleicht kommst du sogar vor die Situation, dass du, dass er wirklich Sex von dir haben will und dir androht, dich rauszuschmeißen, wenn du es nicht machst. Deswegen wollte ich mal... Dann ist mein Rat, lass dich rausschmeißen. Meinst du? Ja, was für eine Frage. Ja. Willst du deinen Hintern hinhalten? Nein, das war kein Fall. Also bisher ist es ja noch relativ harmlos, ne? Ja. Obwohl die Nummer da in der Kneipe finde ich schon ein bisschen zu krass. Wäre mir sehr unangenehm und ich glaube, ich würde da ausklinken, wenn das mir passiert wäre an deiner Stelle. Weil er spricht mich auch jedes Mal an, wenn ich andere Schuhe anhab, dann sagt er, oh, hast schon wieder neue Schuhe. Mhm. Dann denke ich mir schon wieder, oh, was kommt jetzt als nächstes, ne? Also ansprechen darf es ja, aber du musst irgendwann mal, du musst es ihm mal sagen, dass bis hierhin und nicht weiter. Ja. Bis zu einem gewissen Punkt kann man ja drüber lachen und das auf die leichte Schulter nehmen. Aber ja, am Anfang habe ich auch gedacht, jetzt, dass das irgendwie nur harmlos ist. Mhm. Nur dann hatte ich es mal meiner Mutter erzählt. Mhm. Und jetzt sage ich auch zu meiner Freundin manchmal, ja, der hat wieder meinen Schuh genommen. Und die macht mich dann richtig zur Sau. Mhm. Die denkt dann, wer weiß, was ich mit dem da mache. Was du natürlich nie tun wirst. Nein, nein, auf keinen Fall. Kein Sex mit dem Chef Stefan. Nein, nein. Alles klar? Alles klar. Tschüss. Tschüss. Andrea. Domian. 26 Jahre alt. Ja, schönen guten Abend. Oder gute Nacht, guten Morgen. Guten Morgen sage ich in der Regel. Ja, okay. Ja, ich habe ein kleines, großes Problem. Also ich bin jetzt seit fast 3 Jahren verheiratet und ich kenne meinen Mann schon über 10 Jahre und habe eigentlich gedacht, so, das ist der Mann fürs Leben und den liebe ich und es war alles ganz toll, glückliche Ehe, tolle Familie. Und dein erster Mann? Ja, sozusagen schon. Mhm. Und ja, jetzt habe ich halt vor ein paar Jahren im Urlaub einen anderen Mann kennengelernt, der ist 10 Jahre älter und ja, ich habe dann gemerkt, dass ich mich in ihn verliebt habe. Und warst du allein im Urlaub? Nee, mit einer Freundin war mit ich halt. Freundin. Ja, genau. Und er war halt auch da mit einem Freund und wir haben uns da halt kennengelernt und es war da noch gar nicht, ich habe ihn halt nett sympathisch gefunden, man hat was unternommen, wir waren dann hinterher eine große Clique und nach dem Urlaub... War der Urlaub im Sommer? Nein, nein, der war... wann war das? Ostern vor 2 Jahren. Ostern vor 2 Jahren? Ja. Oh, das war lange her. Ja. Da hast du dich schon in den verknallt? Ja. Wie? Was ist... Nein, also da habe ich das noch nicht so gemerkt. Nee, nee, aber lass ihn kennenlernen. Was ist jetzt in den letzten 2 Jahren passiert? Ja, einiges halt. Ne? Hast du eine Doppelbeziehung oder wie? Ja, jetzt zur Zeit schon. Du führst ein Doppelleben. Ja, also du hast einen 10 Jahre älteren Freund. Ja. Der wohnt nicht in deiner Stadt vermutlich. Nein, der wohnt... Wie viele Kilometer entfernt? 400. 400 Kilometer entfernt. Mhm. Und hast einen Ehemann? Ja. Und wie oft triffst du deinen Freund? Ja, also mittlerweile jetzt öfter. Also ich schätze mal, wie oft sehen wir uns? Das kommt immer ganz drauf an. Ne? Also wir haben uns jetzt letztes Wochenende zum Beispiel gesehen, haben dann auch zusammen deine Sendung geschaut. Mhm. Und deswegen rufe ich auch an, weil mir das dann auch einfiel, dich mal anzurufen. Mhm. Wo trefft ihr euch denn dann immer? Ja, bei ihm. Bei ihm? Meistens. Und was erzählst du zu Hause, wo du bist? Ja, also ich habe, also mein Mann, der weiß Bescheid mittlerweile. Ach, also, der weiß das? Ja. Aha. Also er weiß es schon, also er hat es dann auch mitbekommen, dass ich ihn halt sehr nett finde und dass da mehr ist und... Ja, und der nimmt das so hin, dass du da deinen Lover hast? Ja, das ist eben das Problem. Also ich verstehe das auch nicht so richtig. Ich verstehe ihn nicht so richtig. Also mein Mann, in einer gewissen Weise liebe ich meinen Mann schon noch. Also wir sind jetzt so lange schon zusammen und das ist eigentlich... eine sehr vertraute Beziehung und wie gesagt, wir kennen uns so lange und wir leben aber eher so in einer WG zusammen, also wir haben auch keinen Sex mehr. Ne? Mhm. Und also ist das eher, hat sich das entwickelt hin eigentlich von einer Liebe, einem Eheverhältnis zu einer guten Freundschaft? Genau, also eher so. Ne? Und ja, ist doch okay, ist doch optimal. Wenn das so gelöst ist, das Ganze. Oder hast du doch noch ein schlechtes Gewissen? Ja, total. Also jetzt auch am Wochenende halt, dann habe ich ihm gesagt, dass ich zu meinem Freund, also ich sage natürlich nicht meinen Freund, ich habe dann gesagt, er hat Geburtstag und wir feiern dann da und da sind immer mehrere. Mhm. Also ich habe dann auch immer irgendwie einen Grund, da hinzufahren. Mhm. Ne? Dann ist man ja, wenn du das dann so sagst, hast du den Eindruck, dass ihm das schon wehtut, dass du ja, dir, ja, das schon? Das ist es eben und mir tut das dann auch so leid und ich habe dann auch immer ein schlechtes Gewissen. Mhm. Weil er auch so lieb und nett ist. Aber er macht dir keine Vorwürfe und er sagt auch nicht, du darfst da nicht hinfahren. Überhaupt nicht. Aber du merkst, dass er schon schlucken muss, wenn du das machst. Ja, er sagt dann zwar, ja, schön, muss das denn sein oder so. Also und dann, aber er macht mir jetzt keine große Szene. Er sagt zwar auch, er wäre halt verletzt und er würde sich wünschen, dass es wieder so wird wie früher und er liebt mich über alles. Habt ihr Kinder? Nein, wir haben keine Kinder. Und er hat auch keine Freundin? Nein. Neben und manchmal, das ist vielleicht jetzt ein bisschen blöd, aber manchmal denke ich mir, vielleicht wäre es ganz gut, wenn er eine andere Frau kennenlernt. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht will, dass mein Mann sozusagen mir die Entscheidung abnimmt oder so, dass er sich dann vielleicht von mir trennt. Aber weißt du, was ich glaube, was überhaupt nicht gut ist in eurem Fall? Dass ihr noch zusammen wohnt. Ja, also es war dann auch mal so, dass ich ein paar Wochen ausgezogen bin, ganz für mich alleine, weil ich dachte, dann kannst du eher, das war im letzten Jahr im Herbst, dann habe ich einfach gesagt, ich brauche mal Abstand und so und habe beide Männer nicht sehen wollen. Ja. Aber das ging nicht. Also der andere hat mich halt auch besucht und so. Also ich glaube, wie du das schilderst, dass für dich die Sache mit deinem Mann, die ist für dich abgehakt. Die ist abgeklärt. Ich glaube, dass du überhaupt keine Hoffnung mehr hast oder gar keine Sehnsucht auch hast, überhaupt diese Beziehung zu deinem Mann und die Ehe wieder richtig aufleben zu lassen. Mhm. Ne? Ich frage dich, ich habe den Eindruck, wie du mir das erzählst. Wenn du schon sagst, dir wäre am liebsten, wenn er auch eine Freundin hätte, dann ist im Prinzip doch alles erloschen. Ja, eigentlich schon, aber ich habe natürlich halt jetzt auch Angst, ne, weil das ist halt, der Mann ist halt wesentlich älter und wohnt woanders und ich habe hier meine Freunde und Familie und das ist halt, also ich habe... Ja, du kannst nicht alles haben, Andrea. Du kannst nicht alles haben. Also du musst dann schon eine Entscheidung treffen und es sind gewisse Risiken sind damit verbunden. Ich meine, das Alter finde ich egal, der ist 36. Ne? Ja, ist das ja. Nee, das ist auch nicht das aber die Entfernung. Die Entfernung, das wäre ein ganz anderer Schritt. Ich habe ja hier auch einen Job und alles. Mhm. Ne? Aber du musst ja vielleicht auch noch gar nicht jetzt gleich zu ihm ziehen. Ich finde, der allererste Schritt wäre erstmal, dass du von deinem, dass ihr euch räumlich trennt, dein Ehemann und du. Und dass er dann auf der neu gewonnenen Basis versucht, freundschaftlich miteinander zu verkehren, dann kriegt er das ja auch gar nicht so mit, wenn du dich mit ihm triffst. So ist das ja immer schlimm, wenn du weg bist. Ja, aber wieso reagiert er denn nicht? Also das wundert mich ja auch so. Der wird, dass er als Mann auch nicht mal jetzt laut wird und auch kämpft in der Richtung oder so. Traurig. Toll. Ich verstehe das nicht. Würde dich das beeeindrucken, wenn er mehr... Ja, schon. Also irgendwie jetzt schon. Im Prinzip macht er alles falsch im Moment. Weiß ich nicht. Also es ändert sich ja nichts an mir. Aber gut, ich habe vielleicht mal ein schlechtes Gewissen dann, ne? Und fühle mich nicht besonders gut. Ne? Und er tut mir auch irgendwie leid. Mm. Ne? Aber Mitleid ist keine gute Basis. Ja. Mitleid ist keine Basis auch für eine Beziehung. Das ist die schlechteste Basis überhaupt. Das ist ja dann auch keine Liebe, oder? Überhaupt nicht, nee. Der wird wahrscheinlich auch Angst haben jetzt vor allen Konsequenzen. Der ist ja genauso an dich gewöhnt, wie du an ihn gewöhnt bist. Und er hat niemanden, und du hast ja immerhin deinen Freund als Halt, als Lebenshalt, ne? Wenn er auch 400 Kilometer entfernt ist. Er hat niemanden, für ihn bricht alles zusammen, wenn ihr euch trennt. Dann muss er erstmal ganz alleine zu Rande kommen. Ja, meinst du, ich soll ihm dann klar sagen, er soll ausziehen? Wir haben ja auch zusammen halt eine Wohnung und so. Ne? Ich weiß nicht, ob du sagen kannst, er soll ausziehen. Ihr müsst euch zusammensetzen und sagen, wie regeln wir das mit den Wohnungen? Ne? Also wer bleibt hier wohnen, wer zieht aus? Das müsst ihr halt miteinander regeln. Ich finde, das ist der allererste Schritt und dann muss sich alles weitere ergeben, was danach folgt. Naja. Andrea. Ja, ist halt irgendwie alles scheiße. Mhm. Aber ich glaube, du musst jetzt handeln, du musst da was machen. Also, ja, ich du kann ja nicht warten nicht, immer, ne? Ja, du kannst es auch nicht so laufen lassen. Auch aus Respekt deinem ehemaligen oder deinem Mann gegenüber, finde ich, müsstest du jetzt etwas unternehmen. Mhm. Mach mal. Okay. Viel Glück. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ja? Tschüss. 15 Jahre alt. Hallo? Ja, das ist Sascha, ne? Ja, hier ist Sascha. Ja, Sascha. Hallo Domian, ich habe ein Problem. Ja. Also meine Freundin, das ist die Monika. Ja. Ich glaube, dass die sich in einen Jungen verliebt hat. Glaubst du das? Ja, das glaube ich. Oder weißt du das genau? Naja, ich habe es nur so durch Gestiken und Situationen erfahren. Wie lange bist du mit Monika schon zusammen? 3 Monate ungefähr. Ist doch noch nicht so lange. Nee, noch nicht so lange, ne. Und was heißt mit Gesten? Du hast es durch Gesten gesehen. Ja, also durch Situationen mehr gesagt. Also wir wollen ins Kino gehen und also ich wollte mal so mit ihr ein bisschen rumknutschen. Mhm. Und naja. Wie man das so gerne macht? Ja, wie man das so gerne macht, ja genau. Ja, und sie fährt dann gleich nach Dennis, mein Freund. Ach, es geht, du weißt sogar, um wen es geht. Ja, mein besten Freund sogar. Um Dennis. Also du willst mit ihr knutschen und sie fragt, wie geht's denn eigentlich Dennis? Ja, genau. Ja, und dann erfahre ich das noch so. Also ich bin in der Parallelklasse. Mhm. Die beiden sitzen an einem Tisch. Ja. Und durch Freunde, andere Bekannte, erfahre ich, dass die sich super blinden verstehen. Mhm. Aber da läuft noch nicht zwischen den beiden. Ich weiß es ja nicht. Also. Aber wenn das dein guter Freund ist, ist es dein bester Freund? Ja, mein bester Freund sogar. Hast du denn mit dem darüber schon gesprochen? Nein, ich traue mich das ja nicht. Hinterher sagt er dann, ja, hier, tschüss, da ist die Tür, du unterstellst mir Sachen. Nee, du musst ja nicht unterstellen. Du kannst ja ihm das genauso erzählen wie mir gerade, dass dir das irgendwie komisch vorkommt, dass du mit Monika zusammen bist und sie fragt ja, immer zu... Ja, das Problem ist ja, die sitzen ja zusammen an einem Tisch. Ja. Und dann sagen sie, ja, hier, Sascha hat gesagt, das ist ja mein Name, dass er gesagt hat... Ja. Naja, gut, aber du kannst ja mal fragen, ne? Also, ja, mal so. Nee, halt, wenn die Freundin, wenn Monika anfängt, über Dennis zu reden, wenn du mit ihr knutschen willst. Ja. Wie reagierst du denn dann darauf? Da wäre ich erstmal stinkesauer. Naja, ich sag ja nicht, dass ich knutschen will. Ja gut, aber das hat sie gar nicht so mitbekommen, dass du knutschen willst, oder was? Naja, also ich sag dir das schon mal so mit Fingerzwinkeln, Augenzwinkeln und, ne, dass ich das schon so denken kann. Ja. Dass ich mal so mit ihr alleine sein will. Ja. Ja, und... Dann sagt sie so ganz simpel, ja, und Dennis? Also das ist ganz komisch. Und jetzt wollte ich mal von dir wissen, was soll ich denn da so machen? Frag doch mal einfach ganz provokativ zurück, findest du eigentlich Dennis netter als mich, wenn du immer so oft nach Dennis fragst? Ja, das könnte ich machen. Das kannst du zum Beispiel fragen, da kann ja nichts passieren. Das ja, aber da habe ich Angst, dass sie dann sagt, ja, da ist die Tür. Ja, aber dann ist es nun mal so, Sascha, wenn sie dann sagt, ja, ich finde den Dennis sehr nett, dann ist das nichts mit euch beiden. Ja, und ja, aber dann kann ich ihr ja nicht mal ins Gesicht gucken, also dann ist das auch peinlich, wenn ich an ihr vorbeigehe und sie guckt mich an, ja, hier, und dann mit ihren Freundinnen, das ist der, da weißt du, ja, der wo so doof gefragt hat. Nee, ich finde, das ist keine doofe Frage. Im Gegenteil, ich finde das sogar die richtige Frage. Wenn sie immer zu mit Dennis ankommt, hast du das Recht sogar zu sagen, hier, was ist denn mit Dennis? Du kannst fragen, warum fragst du mich über Dennis? Oder du kannst fragen, findest du Dennis eigentlich besser als mich? Oder du kannst ganz krass fragen und sagen, hier, bist du eigentlich in den verknallt und nicht in mich? Ja, dann sagt sie, ja, hast du eine Vollmeise oder? Also, ja, du weißt, wie ich das meine. Ne? Ja, ich verstehe. Dann musst du ihr sagen, ja, dann lass mich in Ruhe mit Dennis. Dann frag mich immer nach Dennis. Ich glaube, du bist da ein bisschen schüchtern, auch ein bisschen ängstlich. Ja, ich bin ein bisschen schüchtern. Ja. Also, ich traue mich da nicht so richtig. Doch, musst du. Aber du hast überhaupt nichts zu verlieren. Du hast nur zu gewinnen. Und wenn du die Frau verlierst, indem du mutig bist. Ja. Die Mädchen, ja, ja, gut, klar. Ja. Dann ist es auch in Ordnung. Aber du kannst ja nicht den Hansel da mit dir machen lassen. Ja. Wie hat das denn angefangen überhaupt? Also es war so, dass wir zusammen, wie soll man sagen, an einem Projekttage, da wurden die Kassen zusammengestellt. Ja. Und da verstanden wir uns schon ganz gut. Ja. Ja, gut. Und und dann hatten wir mal so gedacht, dass wir uns mal verabreden. Wer hat denn den ersten Vorschlag gemacht? Du oder sie? Ja, also das kam so von beiden so. Also wir verstanden uns gut und habe ich mal gefragt, ja, wollen wir uns nicht mal so verabreden? Und sie gesagt, ja, auf eine Cola und so. Dann bin ich zu ihr hingegangen. Ja. Also wir haben schon verstanden. Und die letzten drei Monate, seit wann ist denn das so mit dem Dennis? Ja, das ist schon etwas länger so. Kannte sie denn Dennis vorher auch schon? Ja, sie waren ja zusammen in einer Klasse. Ah, die hat also nicht über dich kennengelernt, ne? Nein, ich bin ja in der Parallelklasse, ich bin ja nicht bei dir mit. Ja, das hab ich schon verstanden. Was sagt denn Dennis so über deine Freundin? So unter Jungs und unter Freunden redet man ja auch. Irgendwie. Ja, das ist schon klar. Also er findet sie ganz nett. Mhm. Also er sagt, gib mir mal Komplimente, was hast du nur für eine tolle Freundin, wenn ich so eine hätte, bla bla bla. Oh. Würdest du es dem Dennis ja übel nehmen, wenn da sich was anbahnt zwischen den beiden? Ja, auf jeden Fall. Ja, klar, ne? Ja. Also, Sascha. Ja, keine Zeit mehr, ne? Doch, ein paar Sekunden können wir da reden. Also, du musst da was sagen. Du darfst das nicht einfach so mit dir machen lassen. Ja, schon klar. Ne? Solche Fragen, wie ich sie gerade vorgeschlagen habe, kannst du durchaus fragen. Da hast du ein richtiges Recht drauf, finde ich. Findest du? Ja, finde ich ja. Und da machst du dich auch nicht lächerlich. Ich will hoffen. Ja. Ansonsten sage ich, du warst das. Ja, genau. Sonst kannst du sagen, der Domian ist schuld. Ja. Ja? Sascha. Ich hoffe, keiner guckt das. Ansonsten möchte ich sie nochmal grüßen. Ja. Den Dennis. Ja. Auch genannt Quasimodo. Ja, aber wenn er jetzt zugehört hat, weiß er ja Bescheid. Ach, der guckt sowas nicht. Ich glaube, der darf so lange aufbleiben. Sascha, alles Gute. Ja. Tschüss. So, meine Lieben, das war Domian. Diese Woche. Und ich bedanke mich bei meinen Menschen und bei meinen Leuten, bei meinen Kollegen im Hintergrund. Ich sage herzlichen Dank an Gerald Baas, an Wolfram Spikowski, Marco Rössler, an Jeanette Krause, Jan Hölz, Henning Kaiser, Marc Sommer, Elke Büchter und Peter Ofsjanowski. Und unsere Themen nächste Woche, die lauten, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Unfälle und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heimliche Vorlieben. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende und wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag, 1 Uhr, Radio 1 live und WDR Fernsehen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.